1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute ist Mittwochnacht und das heißt, es ist eine Themennacht bei uns und das Thema heute Nacht heißt Glaube. Ich möchte gerne mit euch über Glauben grundsätzlich sprechen. Sehr gerne möchte ich sprechen mit Leuten, die einen sehr starken Glauben haben, egal aus und in welcher Richtung, also jüdisch, muslimisch, christlich. Vielleicht gehört ihr auch einer kleinen Glaubensrichtung an, die man gar nicht so sehr kennt. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die Atheisten sind, die gar nichts von Glauben halten, die sagen, Gott gibt es nicht, Gott gab es nie, Gott wird es nie geben. Oder auch mit Pantheisten, Agnostikern oder was es alles so gibt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder Mail bitte domian@wdr.de. Der erste Anrufer ist Thorsten. Thorsten ist 26. Guten Morgen, Thorsten. Guten Morgen, Domian. Hallo Thorsten, schön, dass du da bist. Ja. So, du hast auch zum Thema Glauben angerufen. Genau, und bei mir geht es halt um die Glaubensrichtung Asatru, also der nordisch-germanische Glaube. Asatru? Genau. So heißt das, Asatru? Genau, im Genauen heißt es Asatru und so wurde das früher auch genannt. Das leitet sich halt davon ab, im nordisch-germanischen Glauben, da gibt es nicht nur Götter, sondern auch Riesen, Zwerge und auch die Asen und Asinnen. Und davon leitet sich das halt ab. Und das bedeutet asentreu. Das bedeutet asentreu? Genau, also, was wiederum bedeutet dass man den das? Göttern treu ist. Ach so, ich verstehe. Das heißt, du glaubst an dieses gesamte Modell, also an die verschiedenen Götter, die es da gibt und wie du es gerade erklärt hast. Genau. Wie kommt man mit 26 Jahren auf so ein doch ungewöhnliches Glaubensmodell? Also bei mir hat das angefangen, ich war 18 und ich habe einfach mal meinen Namen in einer Suchmaschine eingegeben. Mhm. Und da kam halt raus, dass mein Name die Bedeutung hat, Hammer des Tor. Hammer des Tor? Genau. Klingt ja nicht schlecht. Viele kennen das vielleicht eher unter Mjölnir. Ja, und Tor ist, ist ein Gott. Genau, ja. Der Donnergott, der beziehungsweise Donnergott. Auch Kriegsgott. Ja. So, jetzt hast du das rausgekriegt, nun gut. Genau, und ich habe mich dann halt immer mehr hineingelesen und habe halt immer mehr Faszination dafür entwickelt. Mhm. Und es ist jetzt nicht so wie andere Glaubensrichtungen, die dann da so predigen, es gibt nur einen Gott, Gott hat alles erschaffen. Mhm. Und halt diese Schöpfungsgeschichte, also erstmal nichts gegen gläubige Christen oder Muslime, ja. Habe ich absolut nichts gegen. Wenn das ihr Glaube ist, sie sollen gerne dran glauben. Aber du bist doch dann auch ein gläubiger Mensch im Sinne dieser Götter. Genau, aber bei uns ist das eher so, dass es Mut geben soll. Ach so, das man glaubt zwar auch natürlich an die Götter, aber im großen Sinne soll es erstmal Mut geben. Na gut, das würde jetzt jeder Christ auch genauso sagen, dass es auch Mut geben soll, an Jesus zu glauben. Betest du denn auch diese nordischen Götter an? Also die Gebete sind natürlich da etwas exzessiver und man betet nicht jeden Tag, sondern zu bestimmten Situationen oder halt zu bestimmten Festen. Und du hast gerade von wir gesprochen, das heißt, da gibt es Gleichgesinnte. Genau, da gibt es zum Beispiel den Elderring, das ist in Deutschland mit eines der größten Verbände. Von Asatru. Und wir sind im Moment auch dafür am Kämpfen, dass man auch in Deutschland Asatru als Glaubensrichtung einsetzen darf. Okay. Beziehungsweise auch eintragen lassen darf. Wie sieht es denn bei euch aus? Gibt es da auch sowas, was den Gottesdiensten, zum Beispiel im christlichen Glauben, entspricht? Gibt es Rituale bei euch? Also bei uns gibt es keine Kirchen. Das ist mir schon klar, ja. Aber ich meine ja, was dem entspricht so. Also wir haben natürlich unsere Feste, wir haben auch diese Weihen, Namensweihen und das kann man so gleichsetzen mit der Taufe. Mhm. Das ist halt die Namensweihe. Und so eine Art Gottesdienst, gibt es das bei euch auch? einen Gottesdienst direkt so habe ich jetzt noch nicht gefunden. Aber man trifft sich natürlich und auch gerade vor den Festen wird dann natürlich auch gebetet. Die Götter werden angesungen. Mhm. Dazu muss man dazu sagen, es gibt über 118 Götter, Riesen, Zwerge. Also eben, da habt ihr viel zu tun, die alle einzeln anzubeten. Also ich muss ja sagen, ich habe auch eine gewisse Affinität zur nordischen Mythologie. Ich weiß nicht, das Buch Edda wird dir bestimmt was sagen. Ja, da gibt es ja auch die Lieder. So, genau, ganz genau. Und die Snorre. Nur wenn ich das lese oder wenn ich das gelesen habe, ist das wie so ein Eintauchen in so eine Märchenwelt. Ähnlich, als würde man in die griechische Mythologie eintauchen. Mir ist das, ich finde das durchaus ansprechend und auch das weckt auch Interesse. Aber mir ist es fremd, mir vorzustellen, dass man das dann wirklich glaubt, dass diese Götter wirklich existieren in einer anderen Dimension. Wie kommt es zu diesem Glauben? Ja, also es hat vieles früher angefangen, auch mit den Wikingern. Das waren ja wirklich Räuber, kann man schon so sagen. Die sind ja auch über die Meere gefahren und sind dann halt auf die verschiedenen Länder gegangen. Mhm. Aber da brauchte man natürlich etwas, was einem Kraft gibt. Und das ist mir schon klar. Das ist schon seit Urzeiten so gewesen, dass dieser Glaube da ist. Und meine Frage war auch, wo bei dir so die Zündung funktioniert hat, dass du das wirklich glaubst, dass es nicht für dich nur eine interessante Mythologie ist, sondern du glaubst wirklich dran. Durch was ist das ausgelöst? Ausgelöst wurde das halt durch verschiedene Feste, wo ich war, beim Ostara oder beim Schnitterfest. Das sind halt, viele kennen das nicht. Ostara ist das Osterfest. Der Name sagt's ja schon. Genau, und Ostara ist zum Beispiel auch eine Göttin. Und dieses Fest ist halt dafür da, Ostara zu ehren für die Gaben, für die ganzen Geschenke, für die Natur und sowas. Mhm. Thorsten, nun haben ja die Mythen der Germanen und die nordischen Mythen leider für uns oftmals auch einen Beigeschmack, weil die sehr von den Nazis missbraucht worden sind. Nazis würde ich jetzt nicht sagen. Doch, eher diese Neurechten. Nein, die sind auch von den Nazis missbraucht worden. Deswegen will ich dich jetzt fragen, wie du und deine Freunde, mit denen du das praktizierst, wie seid ihr politisch orientiert? Also wir sind politisch so orientiert, dass wir sagen, wir haben mit Rechtsradikalismus und Extremismus absolut gar nichts zu tun. Also euch interessiert wirklich die Mythologie und die dahinterstehende Glaubensvorstellung. Genau, für uns ist das Wichtige und das Richtige. Verstehe. Der Glaube ist nicht dazu da, um zu kämpfen. Mhm. Der Glaube ist da, um Kraft zu geben fürs Leben. Ja. Wir haben gerade in der Redaktion auch ein bisschen darüber gesprochen. Ich bin zum Beispiel auch ein großer Freund der Sonnenwendfeste. Der längste Tag im Jahr. Genau, der 21. Juni oder der 21. Dezember dann. Diese Feste sind natürlich auch für den Nationalsozialisten missbraucht worden. Dennoch kann man sich natürlich auch heute dafür interessieren, ohne in die Nähe dieser Ideologie zu kommen. Eine Frage noch an dich, Thorsten. Jede Religion hat ja eine bestimmte Jenseitsvorstellung. Was glaubst du nach deinem Glauben, was nach deinem Tod mit dir passiert? Also nach meinem Glauben ist das so, bei uns ist die Beerdigung auch so, wir werden nicht im Sarg beerdigt. Sondern? Also mein Traum ist es auch dann später, wenn ich dann tot bin, dass ich dann verbrannt werde und meine Asche im Friedwald verstreut wird, sodass ich der Natur etwas zurückgeben kann. Finde ich auch eine sehr sympathische Idee. Aber die Frage war noch anders. Glaubt ihr an eine unsterbliche Seele? Die Seele geht nach Valhall oder halt, je nachdem, wie man sein Leben gelebt hat, nach Hel. Also es gibt auch eine Himmels- und eine Höllenvorstellung. Genau. Ah, ja. Der Himmel, also Valhalla, ist natürlich für die Treuen und Ehrenhaftigen. Mhm. Und die Leute, die halt ziemlich viele Verbrechen begangen haben und ihr Leben halt nicht ehrhaftig, was natürlich eine Tugend ist, die kommen dann nach Hel. Hel ist gleichzeitig die Unterwelt und eine Göttin. Ah, eine böse Göttin. Keine böse Göttin, es ist einfach nur die Göttin der Unterwelt, die auch auf diese verlorenen Seelen aufpasst. Was ist euer höchstes Gebot? Unser höchstes Gebot ist die Treue und Ehrlichkeit. Treue und Ehrlichkeit. Genau, also den Göttern treu zu sein und auch immer ehrlich zu sein. Was hat das Gebot zum Beispiel, du sollst nicht töten, für eine Wichtigkeit in eurer Vorstellung? Das gehört natürlich mit dazu, dass man auch seine Mitmenschen ehren soll. Ah ja, verstehe. Also der Tod ist natürlich überall zugegen, aber der Tod sollte nicht von den Menschen herbeigeführt werden. So, jetzt haben wir mal einen interessanten Eindruck gewonnen in eine Religiosität, von der man so kaum was hört in der Öffentlichkeit. Insofern bin ich ja sehr dankbar, dass du angerufen hast, Thorsten. Was schätzt du, wie viel Anhänger deiner Glaubensrichtung es so in Deutschland gibt? Ich schätze mal, das wird unter 50.000 auf jeden Fall liegen. Ja, es wird unter, das glaube ich auch. Dennoch. Es gibt ja auch diesen Streitpunkt mit halt den ganzen Festen, weil es gab ja diese Christianisierung durch das Christentum. Und vielen Leuten wurde dann halt die Wahl gestellt. Ja. Entweder ja. die Anerkennung des Christentums oder, ja. Scheiterhaufen. Genau, Scheiterhaufen. Ja, gut, so. Und die ganzen Feste kann man ja so gesehen damit vereinen. Ja. Ostern. Ja, man kann es. Die Julnächte ist das Weihnachtsfest. Ja. Und auch hier in der Geschichte der Kirche. Zum Beispiel gibt es ja mit Jesus, dass er mit dem heiligen Speer, beziehungsweise der heiligen Lanze, die wurde ihm ja ins Herz gestoßen, während er am Kreuz hang. Bei Odin war es so, damals schon, und das gab es ja viel früher, er hang am Weltenbaum Yggdrasil und ihm wurde sein heiliger Speer ins Herz gestoßen. So, jetzt machen wir hier mal einen Schnitt, sonst werden wir zu detailliert. Aber durchaus spannend, was du erzählt hast, Thorsten. Ich danke dir vielmals für deinen Anruf und dass du uns informiert hast. Ich danke dir auch, Domian. Sehr gerne, alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. 0800 220, das war ja schon mal ein spannender Einstieg in unser Thema Glauben. Also wenn ihr auch gläubig seid, egal an was ihr glaubt, dann meldet euch. Oder wenn ihr nicht gläubig seid, meldet euch auch sehr gerne. Was haltet ihr von gläubigen Menschen? 0800 220 50 50. Roman ist hier und Roman ist 43. Guten Morgen. Hallo. Hallo Roman. Du bist ein gläubiger Mensch? Ich bin ein gläubiger Mensch, das ist richtig. Und an was glaubst du? Ich bin streng kann man sagen, römisch-katholisch. Ah, also klassisch. Streng römisch-katholisch. Klassisch, streng-katholisch. Ja. Was heißt denn streng-katholisch für dich? Streng-katholisch heißt, dass ich die Lehren der katholischen Kirche glaube, ihre Gebote befolge, soweit es möglich ist. Ja. Und die Heiligen mehr oder weniger nicht, zwar nicht verehre, aber akzeptiere. Ja. Das Spannende ist aber eigentlich, warum ich römisch-katholisch bin. Na, dann erzähl's uns mal. Also, ich habe schon immer irgendwo an Gott geglaubt. Ja. Hallo? Hallo, hallo? Roman schweigt, aber ich glaube, er schweigt nicht. Da ist irgendwas in der Leitung kaputt. Da ist was in der Leitung kaputt. Versuchen wir's. Hallo? Roman? Dann bitte ich meine Regie nochmal intensiv zu versuchen, Roman zu bekommen. Denn er wollte uns ja gerade was erzählen. Und wir machen weiter mit Robert. Und Robert ist 46. Guten Morgen, Robert. Hallo, 45 bin ich. Hallo. Ja, Robert. Wie ist es bei dir? Bist du gläubig? Ja, ich habe schon gerade Kollegen gesagt, also ich glaube an Wiedergeburt. Ja. Und jetzt kommt mir gleich schon die Vermutung auf, es läuft auf Buddhismus hinaus. Aber ich habe, also zu sagen, ich bin Buddhist, ist ein sehr hoher Anspruch. Und dem werde ich nach meinem eigenen Maßstäben noch nicht gerecht, aber ich glaube eben an Wiedergeburt. Aber abgesehen von dem Glauben an die Wiedergeburt, was? Ja, das ist für mich, ich stand immer vor dem folgenden Dilemma, dass die Religion, die halt einen Gott, einen persönlichen Schöpfergott im Mittelpunkt haben, dass es dort ja immer zu dem Konflikt kommt, also unter anderem, also mit der Evolutionslehre zum Beispiel. Das ist ja immer ein Konflikt. Also es ist ja eigentlich nicht auflösbar. Entweder es gibt einen Gott oder die Evolutionslehre. Und im also im, bei der Lehre von Wiedergeburt, die es ja nicht nur im Buddhismus, sondern auch zum Beispiel im Hinduismus gibt. Genau, deswegen war meine Frage gerade. Ja, genau. Nee, Alter, lass mich doch mal fragen. Nach meiner Meinung nicht. Und es ist halt. Nein, lass mich doch bitte fragen. Ja. Lass mich mal fragen. Du glaubst an Wiedergeburt? Ja. Und zu welcher Glaubensrichtung tendierst du denn dann? Du hast gerade gesagt, das gibt. Ja, auf den Buddhismus hinaus. Aber ich möchte nicht gerne sagen, ich bin Buddhist, weil ich nicht hundertprozentig und den Regeln des Buddhismus folge, oder vielleicht würde ich sagen, noch nicht. Okay. Warum glaubst du an Wiedergeburt? Für mich, also die meisten, sagte schon dein gerade den Kollegen, fast alle Menschen machen sich ja Gedanken darüber, was kommt nach dem Tod. Mhm. Aber für mich ist genauso wichtig, was war denn vor meiner Geburt? Und für mich ist es genauso, sagen wir mal, unlogisch oder absurd zu glauben, dass es eben vor meiner Geburt gar nichts gewesen sein soll. Kann man an die großen Geheimnisse von Existenz und Nicht-Existenz mit Logik gehen? Finde ich schon, ja. Also wüsste nicht, warum nicht. Mhm. Mhm. Wie stellst du dir das denn vor? Wie wird man denn wiedergeboren und als was wird man wiedergeboren? Das hängt davon ab. Der Punkt ist, also der Ursprung des Lebens ist der blinde Lebensdrang, sage ich jetzt mal, also der Lebenstrieb. Mhm. Und dieser Lebenstrieb manifestiert, kann sich in verschiedenen Formen manifestieren. Und es gibt ja, wenn man sich die Welt, einfach mal nur unsere Welt anschaut, da gibt es ja eine unendliche Form, Mannigfaltigkeit von Tieren, Pflanzen, Bakterien, Einzellern, ich weiß nicht, genau, was. Kann das sein? Ich muss dich ein bisschen unterbrechen, sonst verstehe ich nicht genau, was du meinst, entschuldige bitte. Nein, mach kein Problem. Dann glaubst du, dass man auch als Tier oder Pflanze wiedergeboren wird? Ja, glaube ich. Und nach welchen Kriterien wird das dann entschieden, ob du nun eine Made wirst oder ob du eine... Ja, es ist so im Christentum oder auch im Islam oder ich glaube auch im Judentum, es ist ja so, dass man sich vorstellt, da ist ein Gott, der ist eine Art Richter und der spricht eben Recht. Der spricht, du hast das und das getan und dafür belohne ich dich oder bestrafe ich dich, je nachdem. Aber das glaubst du ja nicht. Das glaube ich nicht, nein. Sondern ich glaube, das ist eben, was man so gemein in Karma nennt, das ist so ein bisschen ein esoterischer Begriff, das ist mir schon klar, dass es eben so eine Art Vergeltung gibt. Also das ist einfach eine Folge. Das heißt, man erfährt das, was man tut, erfährt man wie ein Bumerang. Oder kann man irgendwann aber dieses Karma, wieder. Aber dieses Karma muss ja auch von jemandem beurteilt werden. Nein, das ist einfach bloß eine Folge. Zum Beispiel, man würde ja auch nicht sagen, jetzt ein Raucher kriegt Lungenkrebs und das ist jetzt die gerechte Strafe, weil er geraucht hat, sondern das ist einfach eine Folge davon. Aber das ist ja eine komische Theorie. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel schwerst behindert auf die Welt kommt, kann man dann davon ausgehen, dass das mal ein schlechter Mensch war früher. Nö, was heißt schlecht? Es ist ja gut und schlecht ist, das sind ja wieder, man muss halt, das geht ja nicht um schlecht, es geht darum, es zu verstehen, den Zusammenhang von Ursache und Wirkung zu verstehen. Naja, aber schlechtes Karma würde ja eine schlechte Wiedergeburt bedeuten. Ja, aber es ist, das heißt, alle, wenn man der Lebensdrang, es ist halt, man hat ja immer zu, man kann ja auch zum Beispiel, kann es bedeuten, man ist verwickelt in sein Karma. Jeder Mensch, ich auch. Jeder Mensch ist das. Und wenn man halt zum Beispiel ein Verbrechen begeht, also weiß ich, dass man dann halt in irgendeiner späteren Existenz, dass man dann eben das quasi... Dafür büßt, genau. Das heißt, büßt ist ja wieder ein falsches Begriff. Weil na gut, aber letztendlich... Bewusstsein, dass man eben das als Folge erfährt. Ja, okay, aber letztendlich ist es ja eine Bestrafung dann im nächsten Leben. Eine Bestrafung ist ja, das ist ja ein juristischer Begriff oder auch moraltheologischer Begriff. Ja, gut, eine Bestrafung. Sagen wir mal, man kommt schlecht weg, wenn man ja, genau, heute was... Ja, das ist eine Folge. Folge. Es gibt Ursache und Folge. Mehr gibt es eigentlich nicht. Ursache und Folge. So, du scheinst gut Bescheid zu wissen. Wie oft wird denn ein Mensch wiedergeboren? Ja, wie gesagt, im Buddhismus eben so lange, bis man das irgendwann halt begriffen hat und dann eben halt ins sogenannte Nirvana eingeht. Aber das ist eben in der ganz, ganz weit weg. Das ist in der ganz, was ganz weiten Zukunft. Was ist denn? Ja, Moment, was ist denn Nirvana? Nirvana heißt, dass man eben nicht mehr wiedergeboren wird. Und wo ist man dann? Ja, man ist dann halt nicht mehr existent. Man wird einfach nicht mehr wiedergeboren. Das ist, Nirvana wird beschrieben. Aber ist das erstrebenswert? Wenn man nicht mehr existent ist, ist es doch schlimm. Der Punkt ist, dass man jede Wiedergeburt, jeder Form, jeder Mensch wird ja irgendwie alt und wird dann auch irgendwann krank und muss leiden. Mhm. Und diesem Leiden, und auch jedes Tier natürlich genauso, klar. Mhm. Oder auf ihr letzten Endes auch jede Pflanze. Also auch ein Baum, der 1000 Jahre alt wird, wird ja irgendwann alt und muss dann sterben. Mhm. Und es geht halt darum, dem quasi dem aus dem zu entkommen, das ist diesen Kreislauf. Was wird eigentlich immer wieder geboren? Das ist der Ursprung ist der blinde Lebensdrang. Also gibt es so eine Art Seele? Die Seele ist es nicht. Seele ist ja was, es gibt einen Drang, einen Drang zu leben, einen Trieb kann man auch sagen. Mhm. Aber Trieb jetzt nicht nur bezogen auf Sexualität, sondern ganz allgemein ein Lebenstrieb oder ein Daseinstrieb. Also aber das hat doch damit einer Individualität nichts mehr zu tun. Nee, das stimmt, ja. Mhm. Wenn man hier schon mit Logik rangeht, ne? Wie ist denn das zu erklären, dass es immer mehr Menschen gibt? Ja, man kann ja wie gesagt nicht nur als Mensch wiedergeboren werden. Aber und der Punkt ist auch der, dass wenn man, es ist halt auch so, dass selbst wenn jetzt, sagen wir mal, nur mal angenommen, also ich bin den Teufel in die Wand mal, der ganze Planet Erde würde irgendwie vernichtet werden. Mhm. Selbst dann würde dieser Trieb weiter bestehen und wenn dann die Möglichkeit besteht, würde er sich auf einem anderen Planeten vielleicht in einer neuen Lebensform manifestieren. Robert, ich glaube, wir haben jetzt grob verstanden, wie du denkst und was du denkst. Ich bin immer bei solchen Theorien immer so ganz platt. Woher ihr das wisst? Ihr redet das irgendwie so nach? Ich kann auch für mich sprechen. Ja gut, aber das ist ja irgendwie, irgendwo hat man es gelesen und man ahnt es oder so. Ich hab mich viel damit beschäftigt. Ich habe viele mit Religion, Spiritualität allgemein mich beschäftigt. Ja. Man könnte ja ganz böse jetzt sagen, es ist einfach ein Märchen, ein Gehirngespinst. Ja, klar kannst du das sagen, aber letzten Endes, für mich ist es einfach logischer. Und für mich ist es erstens logischer, weil es die, überhaupt die Frage aufwirft, was war denn vor meiner Geburt? Also nicht nur, was kommt nach meinem Tod? Hab ich verstanden. Das damit beschäftigen sich die meisten Leute. Ich wundere mich so sehr, Robert, wenn du Bezug auf den Buddhismus nimmst, dass du dann immer wieder mit der Logik ankommst. Denn das machen die Buddhisten ja nur wirklich nicht. Doch. Nein. Finde ich schon. Nein, überhaupt nicht. Für mich ist es logisch und für mich ist es auch so, dass dann vertief dich mal in die Schriften des Buddhismus, dass du mit Logik und Ratio kommst du dann nicht weit. Nein, für mich ist es auch so, dass eben die letzten Endes diese Lehre von der Wiedergeburt eben der Evolutionstheorie nicht widerspricht, während wohingegen die Schöpfungslehre, egal ob jetzt aus der Bibel oder aus dem Islam hergeleitet, eben der Evolutionstheorie widerspricht, ist nun mal so. Mhm. Wobei, wenn wir beide uns das unterhalten würden, garantiere ich dir, dass wir auf Dutzend Aspekte kämen, die sich widersprechen. Aber sei mal dahingestellt, das ist dein Glaube, den man natürlich respektieren muss. Ich bin nur immer so erstaunt, wie Leute sich solche kompletten Konstrukte übernehmen können. Dass man solche ganzen Konstrukte übernehmen kann, das wundert mich immer. Ja, ich respektiere es. Also für mich ist es halt, wie gesagt, zum einen die Frage, was war vor meiner Geburt, also nicht nur, was kommt nach dem Tod, sondern was war vor der Geburt. Ja, das hast und die ja andere schon Frage gesagt. Ist eben, wie löse ich den bestehenden Widerspruch oder auf zwischen einerseits der Religion und andererseits der Evolutionstheorie. Und für mich ist es halt so, dass halt im 21. Jahrhundert, wo das eben die das logischer ist oder einleuchtender ist, auch von einem wissenschaftlichen Standpunkt her gesehen, als eben der Glaube an einen persönlichen Schöpfergott. Okay. Das heißt, man kann eine gewisse Spiritualität haben, also es ist kein Widerspruch, spirituell und trotzdem Atheist zu sein. Okay, jetzt machen wir da mal einen Strich. Es wird kompliziert, ne? Ja. Robert, danke auch für deinen Anruf und für deine Äußerungen. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, neuer Versuch mit Roman. Hallo Roman. Hallo Domian, grüß dich. Was war passiert gerade? Keine Ahnung, ich war auf einmal bis jetzt gleich bei euch. Du warst weg. Also du hast mir gerade gesagt, ich fasse es nochmal zusammen, dass du ein streng gläubiger römisch-katholischer Christ bist. Ja. Und wolltest gerade erzählen, wie du dazu gekommen bist. Ja, das kann ich dir erzählen. Und zwar, ich komme aus dem schönen Frankenland, aus Oberfranken. Ja. Und in der Oberpfalz, was bei uns angrenzt, circa 30 Kilometer von hier, gibt es einen Ort namens Konnersreuth. Dort ist 1962 eine stigmatisierte Frau gestorben. Eine stigmatisierte Frau? Die also sehr bekannt war, wo zu ihren Lebzeiten Busse hingefahren sind und Wallfahrten. Was heißt stigmatisierte Frau? Stigmatisiert heißt, sie hatte die Wundmale Christi. Mhm. Sie hatte also an den Händen blutet? An jedem Freitag aus den Händen geblutet, aus den Augen, aus ihrer Herzwunde, aus den Füßen und aus den Löchern der Dornenkrone. An jedem Freitag hat sie da die Leiden Christi miterlebt und hat währenddessen auch Visionen gehabt. Also, es hat sich so zugetragen, wir waren auf dem Weg in die Tschechei, das ist auch nicht weit weg von uns, und auf dem Weg liegt eben dieses Konnersreuth. Ne? Tschechei ist ein böser Begriff aus der Nazi-Zeit. Tschechei heißt es heute, Tschechische Republik. Tschechische Republik, nicht Tschechei. Tschechei haben die Nazis gesagt, aber egal. Das ist bei uns halt Umgangssprache, okay. Tschechische Republik. Und auf dem Rückweg haben wir beschlossen, mal nach Konnersreuth zu fahren, weil ich schon öfters von meiner Schwiegermutter und von meinem Schwiegervater eben von dieser Therese von Konnersreuth, Therese Neumann, gehört habe. Und wir gehen auf ihren Friedhof, also auf den Friedhof, wo sie gelegen ist. Und da standen tausende von kleinen Täfelchen um ihr Grab rum, wo drauf stand: Danke, Riesel, du hast geholfen. Also, das heißt sie Riesel von Konnersreuth. Ja. Das ist also Dialekt. Und man konnte auch ihr Haus besuchen, wo sie gewohnt hat, das ungefähr 200 Meter von dem Friedhof weg war. Ja. Und wir gehen aus dem Friedhof wieder raus und auf einmal überfährt es mich wie ein Blitz. Ich habe zum Heulen angefangen. Also ihr seid vom Friedhof weggegangen? Vom Friedhof sind wir wieder rausgegangen und haben gedacht, wir gehen mal zu dem Wohnhaus hin. Und währenddessen überfällt dich irgendein besonderes Gefühl? Während wir auf den 200 Metern zu ihrem Haus waren, überfällt mich auf einmal wie ein Blitz. Ja. Ich wusste in dem Moment, es gibt Gott. Mhm. Ich habe zum Heulen angefangen, ich habe trotz zu Wasser geweint, was eigentlich mir überhaupt nicht liegt. Also solche Erlebnisse haben in der Tat viele Menschen. Und Menschen werden nach solchen mit Ratio nicht erklärbaren Ereignissen werden tiefgläubig. Ja. Was mich jetzt aber, wie ich das frage, vielleicht noch zu dem Vorgang dann, du hast dieses Gefühl gehabt und wie ging das dann weiter? Ich habe dieses Gefühl gehabt, also dieses starke Gefühl, dass Gott bei mir ist. Ne? Ich habe natürlich auch schon vorher an Gott geglaubt, ich war auch schon immer römisch-katholisch. Ich habe mir dann Bücher besorgt über ihn, die Therese Neumann, haben mir das alles durchgelesen, dass sie auch in Aramäisch sprach, obwohl sie eine einfache Bauersfrau war. In ihren Stigmatas hat sie auch Visionen gehabt, hat da eben dann Aramäisch gesprochen und hat Szenen aus der Bibel wiedergegeben in aramäischer Sprache. Und ich habe mir dann eben die Bücher besorgt und der Glaube wurde immer tiefer und tiefer. Also nicht, dass ich jetzt an Therese glaube oder Therese verehre, sondern aber dass es Gott geben muss. Okay, das kann ich mir, ich will nicht sagen vorstellen, aber da habe ich einem solchen Erlebnis gegenüber habe ich großen Respekt. Ich meine, das ist muss, auch. Lass mich fragen, ich will was fragen. Ich habe großen Respekt vor einem solchen Erlebnis, aber wieso ziehst du dann die Verbindung zur konservativen Amtskirche? Warum? Weil die Therese die Therese Neumann von Kindheitsbeinen an katholisch war. Sie war gelähmt. Gegen katholisch ist ja nichts zu sagen. Aber du sagst, du bist sehr auf Kirche, auf strengen und konservativen Kirchenkurs. Habe ich das richtig überhaupt verstanden? Ja. Ja. Warum war das diese Frau auch? Ja, weil diese Frau gelähmt war, blind war und am Tag der Heiligsprechung der Therese von Lisieux ist sie von ihren Leiden erlöst worden. Okay. Und da ja die Heiligsprechung von der katholischen Kirche ausgeht, sehe ich das im Einklang. Nun wollen wir mal die Klassiker ansprechen, die man kritisieren kann im Bereich der katholischen Kirche. Ja, also wenn man jetzt Verhütung, Zölibat, Frauen ins Priesteramt und so weiter, da bist du auch ganz auf Amtskirchenkurs. Also pass auf, ich spreche der Kirche, der katholischen Kirche, nicht das Allheilwissen zu. Ah ja. Es heißt, Zölibat kommt nicht in der Bibel vor. Da hast du recht. Der Petrus sagt, dass er dazu keine Meinung hat und dass es jeder halten soll, wie er will. Ah, und das denkst du auch? Ja, das Zölibat ist von der Kirche geschaffen. Mhm. Was mir widerspricht, Verhütung, ist ein Thema, wie soll ich das sagen? Bist du dann auch gegen Verhütungsmittel? Nein, bin ich nicht. Ja gut, dann bist du ja eher ein liberaler Kirchengänger. Nein. Du verstehst es falsch. Liberalismus und katholisch zu sein hat nicht unbedingt was mit der Meinung des jeweiligen Papstes oder der Kirche zu tun. Mhm. Das heißt, die Lehre, die biblische Lehre auf den Katholizismus beziehen. Mhm. Es sagt auch, Jesus zum Beispiel, das größte Gebot ist die Liebe, was, wo ja. ich auch mit auf die Homo-Ehe anspreche oder so. Ich bin zwar gegen die Homo-Ehe, aber nicht gegen homosexuelle Beziehungen. Mhm. Also weil mit dem Gebot, seit Jesus auf der Welt ist, gilt das Neue Testament. Und es gilt das Gebot der Nächsten, Liebe und der Liebe überhaupt. Der Liebe. Und die Liebe und ist das höchste Gut. Im Alten Testament steht, du sollst nicht neben Männern liegen. Ja, aber das ist ja dann überholt. Ja, Jesus hat ja gesagt, ich bin das Gesetz und das Neue Gesetz und mit diesem Bund gilt quasi das Neue Testament. Glaubst du an die Unfehlbarkeit des Papstes? Jein. Jein. Papst ist auch nur ein Mensch. Er ist zwar von Gott durch die Kardinäle gewählt, aber wie jeder Mensch ist er fehlbar. Er ist ja Stellvertreter Petrus. Mhm. Und selbst Petri war fehlerhaft, indem er Jesus dreimal verleugnet hat zum Beispiel. Roman, ich muss dir sagen, dass den Katholizismus, den du jetzt hier vertrittst, der ist mir sehr sympathisch. Ich merke einfach bei dir, dass der Glauben im Mittelpunkt steht. Ja, natürlich, der Glaube. Dass du sehr menschlich und die Liebe in den Vordergrund stellst. Selbstverständlich. Und das sagt ja auch Jesus, das höchste Gebot, ja. weil er gefragt worden ist, das höchste Gebot, Glaube, Liebe, Hoffnung, aber das höchste Gebot ist die Liebe. Ja, insofern würde ich das mal fast relativieren, was du selbst am Anfang gesagt hast, dass du so, wie hast du es formuliert, Ich bin streng katholisch, aber nicht... aber nicht dogmatisch. Nicht dogmatisch. Nein, ich glaube an die Gebote der katholischen, römischen katholischen Kirche. Ja. Aber ich vertrete einige eben nicht, weil ich die Bibel anders auslege in manchen Teilen. Also, das Tollste, die tollsten Sätze oder der tollste Text ist die Bergpredigt. Was wollen wir mehr? Selbstverständlich, ja. Das ist es. Das ist es. Genau, das ist es. Wenn danach die Menschen alle leben... wird es auf dieser Welt sehr gut und friedlich zugehen. Du wirst sehen, dieser Papst, den wir jetzt haben, der Franziskus, der wird einiges anders machen. Ich habe die große Hoffnung. Ja, er ist ein sehr sympathischer Mann. Er ist sehr auf Armut bedacht. Er denkt viel an die Armen, was ich bis jetzt auch ein wenig vermisst habe bei dem Reichtum der Kirche. Ja. Aber ich habe da große Hoffnungen. Wir wollen mal eine Weile warten und dann gucken wir, wie er sich verhält und dann kann man da im Detail drüber reden. Ich danke dir auf jeden Fall sehr für deinen Anruf, Roman. Ich danke dir auch, Roman, für deine Schilderung und alles Gute wünsche ich dir. Wünsche ich dir auch. Dankeschön, tschüss. 0800 220 5050, unser Thema heute Nacht Glauben. Ich möchte gerne mit gläubigen Menschen sprechen, habe jetzt auch schon mit verschiedener Richtung Glauben gesprochen, möchte auch gerne mit Menschen sprechen, die von Glauben nichts halten und das wirklich alles für Menschenwerk erachten, dass die Menschen sich das ausgedacht haben. Also 0800 220 50, hier ist Thomas. Thomas ist 43. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Domian. Thomas, wie ist es bei dir? Was glaubst du? Ich glaube nicht an Gott. Du glaubst nicht an Gott. Bist du Atheist? Ja, ganz klar. Ja, ich bin vor 7, 8 Jahren aus der Kirche ausgetreten. In welcher Kirche warst du? Ich war evangelisch, also in der evangelischen Kirche. Mhm. Und ich bin ausgetreten, A, weil ich nicht an Gott glaube und B, halt auch, weil ich dann nicht mehr bereit war, die Kirchensteuer zu bezahlen. Ja, und für mich, ich bin jemand, der sagt, ich kann nur an das glauben, was ich sehen kann, was ich fühlen kann, was ich riechen oder schmecken kann. Also Gott hat sich mir noch nie vorgestellt und deswegen gibt es ihn für mich nicht. Gab es denn mal in deinem Leben eine Phase, in der du etwas gläubig warst vielleicht? Nee. Nie? Auch nicht als Jugendlicher oder als junger Erwachsener? Niemals? Nee. Dann kann man ja sagen, wenn man nicht an Gott glaubt, ist das genauso ein Glauben, als wenn man an Gott glaubt. Du kannst nicht beweisen, dass es Gott nicht gibt. Und der Gläubige kann nicht beweisen, auf rationaler Ebene, dass es Gott gibt. Genau, richtig. Richtig. Ich respektiere auch die Leute, die glauben und finde es auch gut. Jeder sollte das für sich selber halt entscheiden, wie er meint, dass es richtig ist. Und genauso bin ich der Meinung, dass die halt an alles glauben oder an Gott glauben oder halt an irgendein Wesen, was halt Gott ähnlich ist, dass die das einfach respektieren, wenn jemand sagt, ich glaube nicht. Ja. Da müssen wir nicht drüber reden, das ist ja völlig klar. Aber wäre es nicht konsequenter, wenn du sagen würdest, ich bin Agnostiker, also ich bin jemand, der sagt, ich weiß es nicht, es kann sein, aber es kann auch nicht sein. Ist das nicht logischer? dann hätte ich vielleicht ein Erlebnis im Leben gebraucht, wo ich vielleicht gesagt hätte, Mensch, das war vielleicht Gott oder so, aber ich kann's mir gar nicht vorstellen. Ich glaube einfach, ich kann es mir irgendwo nicht vorstellen, dass da irgendwo ein Wesen ist. Aber letztendlich beweist nicht allein die Tatsache, dass wir die grundlegenden Fragen unserer Existenz nicht beantworten können, beweist das nicht, dass es etwas Höheres gibt, in das wir eingebettet sind. Also ich will dir erklären, wie ich es meine. Wir können die Zeit nicht erklären. Wir können den Tod nicht erklären. Wir können den Raum nicht mal erklären. Wir leben in irgendeinem riesengroßen All, was wir nicht verstehen. Wir wissen aber nicht mal, wo dieses All ist. Wir wissen nicht, wann es entstanden ist, wie es entstanden ist, wo es entstanden ist. Wir sind umgeben von einem unfassbaren Geheimnis. Und das können wir nicht erklären. Beweist das nicht, dass wir eingebettet sind in höhere Dimensionen, wie immer man die auch nennen mag? Also irgendeine Dimension muss es natürlich geben, weil sonst wären wir ja nicht da. Das ist klar. Und wenn diese Dimension nur der gewisse Urknall war oder was auch immer. Aber für mich, ich glaube nicht an irgendwas, was uns jetzt ständig durchs Leben begleitet, wie Gott oder halt irgendein anderes Wesen, was immer für uns da ist, ja, beziehungsweise wo wir nach dem Tod landen oder so. Aber geh mal vielleicht so von der personalen Vorstellung eines Gottes weg. Das ist auch irritierend. Man denkt dann immer noch, dass es eher Gott, also wie ein Wesen, das da irgendwo sitzt und uns beobachtet. Gehen wir mal einfach darüber, nennen wir es mal einfach nur eine Kraft, eine für uns geheimnisvolle Kraft. Daran kannst du auch nicht glauben. Wie soll die aussehen? Ja, wir verstehen es ja eben nicht. Das schaltet ja unseren Horizont. Vielleicht glaube ich auch nicht dran, weil ich es nicht verstehen kann. Aber wir können ja eben im Grunde nichts verstehen. Wir sind zwar in der Wissenschaft sehr weit, aber im Grunde können wir nichts verstehen. Das ist richtig. Das finde ich immer, wenn man sich da so hineinversetzt, ist das schon gruselig. Wir werden abgelenkt so von dem Alltag, aber wenn man sich so richtig hineinversetzt, ist das, wir sitzen in einem unfassbaren Geheimnis. Und dann sterben wir auch noch irgendwann. Ja. Dann kommt der Tod auch noch. Das ist ja dann das der nächste Hammer, muss man salopp auszudrücken. Und wir wissen immer noch nicht, was ist danach. So, genau. Ja, das ist eine weitere Frage jetzt an dich. Was stellst du dir vor, was danach ist? Ja, das ist ein bisschen kurios. Also ich glaube eigentlich, dass man danach nicht wieder aufersteht. Also dass man, wenn man einmal tot ist, für immer tot ist. Auf der anderen Seite, du hattest ja, glaube ich, auch schon mal das Thema Organspende und Organspendeausweis und so. Immer wieder haben wir das hier. Genau. Und ich bin da schon länger mit mir am Kämpfen, dass ich das machen soll, weil ich es eigentlich für sehr, sehr sinnvoll halte. Habe aber dann wiederum die komische Einstellung und habe die Angst, weil ich würde sehr gerne nochmal, wenn ich einmal tot war, auf die Welt wiederkommen, als was auch immer. Habe aber dann die Angst, wenn ich meine Organe abgebe, geht das nicht mehr. Das ist lustig, Thomas. Ich weiß, das ist bekloppt, aber... Das ist lustig. Der Atheist hat Angst, seine Organe abzugeben. Weil selbst wenn es ein irgendwie geartetes Weiterleben nach dem Tod gibt, mit Sicherheit nicht mit unseren alten menschlichen Organen. Ja, aber das wissen wir doch auch nicht. Nein, wissen wir auch nicht. Nein. Ja gut, wenn du ganz konsequent argumentiert hast, natürlich recht, ja. Ne, das weiß halt keiner. Also ich, wie gesagt, ich glaube eigentlich nicht an die Wiedergeburt, aber ich weiß auch nicht, ob man es komplett ausschließen kann. Siehst du, da ist so ein Quäntchen bei dir auch, ne? Wo du denkst, da irgendwas vielleicht. Ja, aber das ist nicht der Glaube, das ist die Unwissenheit. Ja, natürlich, ja, klar. Ich verstehe, ja. Wir haben ja gerade von, wer war das? Robert war das, der diese Kette der Wiedergeburten, an diese Kette glaubt, hast du vielleicht mitgehört. Wie siehst du so solche Sachen? Ich weiß es nicht. Also ich hatte schon diese Déjà-vus, die hat, glaube ich, jeder mal, dass er irgendwo in einer fremden Stadt war oder fremden Straße, wo er hundertprozentig vorher noch nie war, aber das Gefühl hatte, hier war ich schon mal. Und das hatte ich auch schon öfter, dass ich gesagt habe, Mensch, vielleicht war ich doch früher irgendwann schon mal hier gewesen, wobei das ist wahrscheinlich auch Quatsch, aber und wenn diese Kette der Wiedergeburten oder wenn man nochmal auf die Welt kommt, kommt man wieder als Mensch auf die Welt, als Tier, als was? Als was? Ich glaube aber eigentlich nicht dran. Also gut, eigentlich ist jetzt wieder eine Verneinung, aber... Ich merke, so ein Hauch Unsicherheit ist schon da. Ja, es ist, ja, weil es ist einfach nicht vorstellbar. Was glaubst du denn nur, was ist deine Auffassung, Thomas? Die Menschheit glaubt ja seit Jahrtausenden an irgendetwas. Es gab ja die verschiedensten Religionen im Laufe der Menschheitsgeschichte. Warum glauben Menschen? Warum glauben so viele Menschen? Ich denke, dass viele glauben, weil sie Hoffen, Halt suchen Es gibt ja unterschiedliche Gründe zu glauben. Der eine glaubt ja vielleicht, nehmen wir jetzt mehr da Gott oder an irgendwas Gutes halt, weil er krank ist und hofft, dass alles gut wird. Der andere glaubt, an irgendein Wesen, was einen alt werden lässt oder was auch immer. Ich glaube einfach, dass der Mensch den Glauben hat, weil es irgendwo von den Eltern oder Großeltern weitergegeben wurde. Und der Glauben ja auch etwas Tröstliches hat. Genau. Und der Glauben einem zum Beispiel auch erklären kann, dass man keine Angst vor dem Tod hat und weiterleben wird danach. Zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel. Ja. Ich habe heute zum Beispiel noch keine Angst vor dem Tod. Ich habe Angst vor dem Älterwerden. Ich möchte nicht älter werden. Ja, geht ja noch mit 43. Ja. Aber ich möchte auch, keine Angst vorm Tod ist vielleicht falsch. Ich möchte natürlich alt werden, natürlich habe ich auch Angst vorm Tod. Wenn ich irgendwann 85 oder 90 bin, soll er mich gerne holen. Aber das ist jetzt noch so ein Thema, wo ich mich auch noch nicht mit befassen möchte. Gut, Thomas, also die Hauptrichtung ist Atheismus bei dir. Du glaubst nicht an Gott, weil das nicht so erklärbar für dich ist, warum er da sein sollte oder wie das überhaupt aussehen sollte, so sein Konstrukt. Ich habe im Vorgespräch mit deinem Kollegen schon gesprochen. Ich hatte eine Ex-Freundin, die war sehr gläubig. Und das Thema hatten wir dann auch öfter mal so. Und da gab es auch hin und wieder so, ja, nicht eine Streiterei, aber schon so eine Meinungsverschiedenheit. Und sie war halt, oder ich habe sie dann gefragt, wenn es Gott wirklich gibt oder irgendwas gibt, was uns steuert, warum gibt es dann Kriege? Warum gibt es dann Hunger und alles? Und da meinte sie so, ja, das hat der Mensch selber zu verantworten. Und Gott meint dann vielleicht, dass der Mensch das auch selber wieder beenden und austragen soll. Ich habe gesagt, okay, das lasse ich vielleicht noch gelten. Aber warum lässt Gott dann zu oder irgendjemand, der das alles steuert, dass Kinder vergewaltigt werden, dass Kinder misshandelt werden? Dass vielleicht jemand besoffen Auto fährt und ein anderer dabei ums Leben kommt, ein Unschuldiger. Wo ist Gott in diesem Moment? Ja. Was meinst du, wie viele Theologen oder theologisch gebildete Leute jetzt am Fernseher sitzen oder vor den Radiogeräten und sich so richtig gerne mit dir jetzt darüber unterhalten würden? Weil da gibt es viele, viele Begründungen und viele Argumentationslinien. Aber du solltest deine Meinung sagen, das hast du gesagt. Und ich danke dir für deinen Anruf, Thomas. Ich danke dir auch, mach weiter so. Dankeschön, tschüss. Danke, tschüss. Ciao. Ich muss ja sagen, dass ich, egal welche Richtung in Sachen Glauben so angepeilt wird oder wenn ein Mensch einer bestimmten Richtung angehört, das muss man ja alles akzeptieren. Ich bin nur immer auf Hab-Acht-Stellung, wenn jemand anfängt, mich missionieren zu wollen oder mich überzeugen zu wollen. Dann werde ich misstrauisch, wenn das der Weg eines Menschen ist, eine Glaubensrichtung in der und der Richtung zu haben, finde ich das völlig in Ordnung. So, wen haben wir hier? Hier haben wir Jens Christian, 22. Hallo Jens Christian. Ja, hallo Domian. Hallo. Sagt man so den Doppelnamen immer zu dir? Ja, du kannst aber auch Jens sagen. Das ist. Aber klingt auch sehr schön, Jens Christian. Danke. Klingt so nordisch. Ja. Okay. Jens Christian. Glauben, glaubst du? Ja, ich glaube an Gott. An welchen Gott? Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich sag erstmal so, das habe ich auch gerade schon dem jungen Mann in der Regie gesagt, ich bin Wissenschaftler und war Atheist und bin erst jetzt zum Glauben gekommen durch die Wissenschaft. Du, was für ein Wissenschaftler bist du? Ich bin Mathematiker. Ah, Mathematiker. Genau. Studierst du noch oder bist Ja. Genau. Moment, und du warst vorher Atheist? Genau. Und bist jetzt durch die Mathematik? Das ist ja hochinteressant. Mathematik, Physik, Wissenschaft, so alles in dem Gesamtkonzept. Und Naturwissenschaften? Genau. Zum gläubigen Menschen geworden? Richtig. Zu welchem Glauben bist du gekommen? Einfach nur an Gott. Also ich habe mir ein eigenes Bild von Gott gemacht, das jetzt nicht mit der Kirche übereinstimmt. Also ich habe mir ein eigenes Bild von Gott gemacht. Also du würdest diesen Gott auch nicht christlich oder muslimisch oder jüdisch nennen? Nee, nein, nein. Du nennst ihn Gott? Ja, also ich habe den jetzt in den Begriff einfach mal übernommen aus der Kirche. Das ist jetzt ja unwichtig, wie man es nennt. Ja, ich frage nur deshalb, ich wollte wissen, ob ein bestimmtes Modell dahinter steht, also das christliche Modell. Nee, das ist eher so ein wissenschaftliches Modell. Also ich sag mal so, die Fragen, die der Anrufer gerade so gestellt hat, die hatte ich mir früher auch gestellt, weil ich schon früh so ich habe halt Physik auch in der Schule gehabt und habe früh so gemerkt, dieses ganze Bild, was die Kirche, Bibel und Co. so vermittelt, mit dem konnte ich mich nicht anfreunden, weil ich da einfach Widersprüche gefunden habe, die mir nicht gefallen haben und die mich davon überzeugt haben, dass das alles falsch ist. So. Und da, wo du so Atheist. Genau, dadurch bin ich Atheist geworden, habe gesagt, nee, das ist alles falsch, das lehne ich ab, das gefällt mir nicht. Oder vielleicht auch Agnostiker, das ist jetzt nicht so wichtig. Genau. Habe mich da eigentlich Jetzt bin ich hochgespannt, was passiert ist, dass du zu einer anderen Meinung gekommen bist. Ja, ich habe dann halt angefangen, Mathe zu studieren. Da ist ja das größte Credo, erstmal zu abstrahieren. Mhm. Ne? Und dann habe ich so ein paar Dokus, Sachen gesehen, ja, über das Universum, Entstehungsgeschichte des Alls und so weiter. Habe mich ein bisschen damit beschäftigt und habe dann irgendwie gemerkt, ja, das ist, ja, die Physik erklärt ja ziemlich alles bis zum Urknall, fast eine Sekunde dran oder noch näher, weiß ich jetzt nicht genau. Mhm. Und alles, was vom Urknall bis hierhin ist, das ist erstmal Physik. Da gibt es keinen Gott, der irgendwie was macht. Also es gibt, also Gott ist für mich nicht der große Macher, der einmal in die Finger schnipst und alles ist passiert irgendwie. Auch nicht dieses Gott entscheidet darüber, wer jetzt stirbt oder was. Das konnte ich noch nicht leiden. Das passt auch nicht in dieses physikalische Bild. Also das ist dein Gottesbild, das ist kein personaler Gott. Genau. Und das ist kein Gott, der das Individuum beobachtet. Genau, dann könnte man jetzt natürlich fragen, was ist Gott so... Was war vor dem Urknall, was ist außerhalb dieses Universums, was wir erklären können? Das ich habe immer nicht verstanden, wann hat es bei dir Klick gemacht und gesagt, da muss Gott sein? Ja, das kommt gleich noch. Das ist ein bisschen, also die Frage ist, also ich habe mir viele Fragen gestellt so, ne, und versucht Antworten zu finden. Und die eine Frage war halt so, was ist außerhalb unseres Universums, weil da können wir ja nicht wissen, was da ist. Ne? Da funktioniert die Physik nicht, da könnte man sagen, Gott ist der, der das Universum geschaffen hat. Dann würde man natürlich fragen, was war davor? Da muss irgendwas wiedergefordert, da muss da was vor was gewesen sein und so weiter. Genau. Das ist in der Wissenschaft eine sehr unbefriedigende Fragestellung, weil sie zu keinem Ergebnis führt. Mhm. Also ist eine sinnlose Fragestellung. Genau, es ist einfach sinnlos, gibt kein Ergebnis. Mhm. Ja. Dann könnte man sagen, Gott muss in diesem Universum sein, da gilt aber die Physik, also kann Gott nicht physikalisch sein. Also nicht, was wir fassen können, nichts, was wir mit unseren Messinstrumenten irgendwie messen können. Es gibt zwar noch so ein paar ungeklärte Sachen in unserem Universum. Könnte Gott Teil des physikalischen Universums sein? Das ist eine Theorie, die natürlich, wo man muss natürlich aufpassen, was man da sagt. Und das so ähnlich sehe ich das nämlich auch. Die Frage ist natürlich, was unterscheidet uns? Also das ist so eine Sache, die Menschen stehen ja immer so ein bisschen außen vor. Das denken die Menschen natürlich immer in diesem Universum, weil sie so ein bisschen was Besonderes sind. Meinen zu sein. Ja, natürlich meinen sie zu sein. Mhm. Und aber irgendwie aus unserer Wahrnehmung stimmt das ja auch. Jetzt Christian, nochmal die Frage. Ja. Gibt es einen zentralen Gedanken, der zu dir gesagt hat, da muss Gott sein? Ja, das ist halt diese Frage, was unterscheidet uns von dem Rest dieses Universums? Und das ist für mich halt so, generell ist für mich Gott die Kraft des Lebens an sich. Mhm. Also wie kann Leben in diesem unglaublichen, ich sag mal, Nichts, da ist ja sehr viel Nichts im Universum, wie kann da Gott entstehen? Oder ihr Leben entstehen, so. Mhm. Und diese Kraft, die einfach Leben erschafft, das ist sowas, was ich denke, ja, da ist auf jeden Fall, das muss göttlich sein. Hat dieser Gott, wir nennen ihn mal Gott, Gott ist immer so ein verwirrender Begriff, weil der so besetzt ist. Da muss man aufpassen. Aber wir sagen mal Gott. Ja, ja. Hat dieser Gott eine Moral? Nein. Nein. Ist also das da. ist Moral ist immer dieses, dann ist das wieder was Menschliches. Also dieses, dann hieße das wieder, Gott entscheidet, Gott lenkt. Und gibt es in dieser Kraft nach deiner Vorstellung, in diesem Gott, oder nennen wir es Kraft, also ein bisschen neutraler, gibt es Kategorien von Gut und Böse? Das würde ich jetzt auch nicht sagen. Mhm. Also ich denke, dieses Göttliche ist eher, was etwas entstehen lässt. Mhm. Dieses, wie schafft es Leben irgendwie in dieses Ding hineinzukommen? Wie wird Leben entstehen? Und alles, was wir daraus machen, also dass wir so einen freien Willen haben, dass wir uns entscheiden können, dass ich jetzt irgendwie hier erzähle, was meine Meinung ist oder was halt ein anderer macht. Ne? Das ist alles seine eigene Entscheidung, aber wie ist es dazu gekommen? Also dieses. Seitdem du so denkst, wie geht es dir seitdem? Ja, also ich habe halt viele Fragen gestellt und eine Antwort gesucht und ich habe für mich eine Antwort gefunden. Das ist ein bisschen tröstend, ja. Das ist genau, ich wollte den Begriff gerade sagen. Ist das so ein gewisser Trost auch oder ein gutes Gefühl, so eingebettet zu sein in so eine Vorstellung? Auf jeden Fall. Ja. Besser also als ich bin jetzt auch keiner, der irgendwie so großartig betet oder so oder irgendwie das, weil das ja auch nicht zu meinem Gottesbild passen würde. Mhm. Aber generell ab und zu habe ich halt so eine Erkenntnis und denke wieder, ach ja, guck mal an. Und dann merke ich, dann fühle ich mich gut. Und irgendwie, ich fühle, da ist etwas. Ich fühle eine gewisse Kraft dadurch manchmal auch. Wenn du sagst, du betest nicht, stimmt, das würde dem auch irgendwie widersprechen. Ja. Gibt es dennoch einen ja, ein, vielleicht ein Ritual oder irgendetwas, mittels dessen du versuchst, Zugang dazu zu finden? Ja, die Wissenschaft halt, die Mathematik Fragen zu stellen und irgendwie eine höhere Erkenntnis zu haben. Es kann ja theoretisch auch sein, dass man in, ich sag mal, 50 Jahren herausfindet, diese Kraft, dieses, was Leben entstehen lässt, ist ein chemischer Prozess, wie auch immer, könnte ja theoretisch sein. Hätte ich wahrscheinlich auch kein Problem mit, weil dann ist das eine höhere Erkenntnis und man hat wieder Fragen gefunden. Dann müsste ich mir wieder neue Fragen stellen und fragen, war meine anfängliche Meinung vielleicht naiv? Das ist eine interessante Frage, die du da, ein Aspekt, den du da aufgeworfen hast. Glaubst du als Wissenschaftler, jetzt kann die Wissenschaft, wie du es gerade sehr richtig gesagt hast, natürlich, sie stößt immer an ihre Grenzen und es geht da nicht weiter. Könnte es sein, dass wir spinnen mal, wir sagen mal, die Welt besteht noch, unsere Erde besteht noch 1000 oder 2000 oder 3000 Jahre. Es gibt eine gigantische Entwicklung, die wir uns gar nicht vorstellen können. Ja, die Erde besteht sogar noch ein bisschen länger. In 5 Milliarden Jahren explodiert und so weiter. Genau, dann ist genau. So. Hältst du es für möglich, dass irgendwann dennoch alles mit auf der Basis wissenschaftlicher Ratio erklärbar sein wird? Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Da bist du ganz sicher. Das ist beweisbar, dass das nicht geht. Also du kannst, Gödel hat das bewiesen. Der hat gezeigt, ein Gott ist an sich schon nicht mal beweisbar und ein System, das System Universum, das ist nicht beweisbar mit den Mitteln der Physik, weil die Physik halt, es ist also. Ich habe mich in den letzten Jahren sehr viel mit Zen beschäftigt, mit Zen-Buddhismus. Okay. Ich glaube, das würde dir gefallen. Besorg dir da mal einige Bücher oder mal ein Büchlein zur Einführung. Das geht sehr in Richtung Zen, was du sagst. Mhm. Das ist ein sehr abstrakter Glaube, den du hast. Und Zen ist auch ausgesprochen abstrakt. Mir ist das auch sehr sympathisch und mir ist das sehr nahe. Aha. Übrigens auch, ich habe mich auch in der letzten Zeit sehr viel mit christlicher Mystik, jetzt wirst du erstmal zurückschrecken, christlich beschäftigt. Aber wenn man sich die Essenz der christlichen Mystik, also Meister Eckhart sagt dir vielleicht was, oder Teresa von Avila. Da finden wir ähnliche Aspekte, wie du sie gerade beschrieben hast, in der Abstraktheit sowie im Zen-Buddhismus. Aber ich glaube, jetzt geht's zu weit. Jetzt werden wir zu philosophisch. Ich muss auch sagen, ich bin eigentlich ein Freund auch von Leuten, die einen tiefen Glauben haben, auch so christlich, weil ich bin zum Beispiel ein sehr großer Kirchenfreund. Ich gehe unglaublich gerne in Kirchen, weil ich diese Gebäude so faszinierend finde. Das sind meditative Orte. Ja, und weil man da irgendwie spürt, dass Leute aufgrund eines unglaublichen Glaubens irgendwie was aufgebaut haben, aber halt so das Konstrukt Kirche an sich, das ist halt was mir nicht so gefällt. Das kann ich gut verstehen. Ja. Jens Christian, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten und guck mal ein bisschen in Zen rein. Ja, werde ich tun. Ich fand es auch schön, mal mit dir gesprochen zu haben. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, und schöne Grüße. Dankeschön. Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao. 1.52 Uhr. Boah, wie die Zeit vergeht. Habe ich das gar nicht so mitbekommen. Mann. So viele interessante Anrufe heute. Daud haben wir, 24, guten Morgen. Ja, hallo, schönen guten Morgen, Herr Domian. Herr Daud, spreche ich das richtig aus? Ja, richtig. Daud. Ist das ein arabischer Name? Ja, ein marokkanischer Name. Ein marokkanischer. Also arabisch auch. Ein arabischer. Gehe ich recht in der Annahme, dass du Moslem bist? Ich bin Moslem. Ah, du bist Moslem. Ja, erzähl mal ein bisschen. Also du bist gläubiger, du bist wirklich tiefgläubiger Moslem. Ja, richtig. Erzähl mal, wie bist du zu diesem Glauben gekommen? Also ich bin sozusagen im Glauben hineingewachsen, also schon seit Geburt. Und ich habe auch einen Freund, also den habe ich auch überzeugt vom Islam. Der war früher Christ oder gar nichts? Der war Christ und der hat dann gesehen, dass der Islam auch der richtige Weg ist. Woran sieht man das, wenn man schon Christ ist? Was ist da besser am Islam? Ja, also das ist auch eine Sache. Also zum Beispiel bei uns gibt es auch, also Jesus ist ja auch für uns auch ein Prophet. Ein Prophet, ich weiß. Ja, richtig. Und die Christen glauben daran, dass der Jesus der Sohn Gottes ist. Und die Muslimen glauben, also sagen, dass Gott keine Kinder hat und auch keine Erzeuger. Denn Jesus ist also herabgesandt worden von Maria, also von Gott, also zu Maria, die Jungfrau. Und sie wurde also, sie hat den Jesus bekommen, ohne Geschlechtsverkehr mit einem Menschen zu haben oder auch mit Gott Geschlechtsverkehr zu haben. Ja, und daher ist das auch für uns ein Prophet. Also aber ist nicht Sohn Gottes. Ich verstehe, ja, absolut, ich verstehe es. Aber dennoch nochmal die Frage, warum ist jetzt der muslimische Weg der richtigere Weg als der christliche Weg? Warum ist das? Ja, also der christliche Weg ist ja auch, also den respektiere ich auch, genau wie andere Glauben. Von meiner Sicht ist das her so, dass ich von mir aus gesehen, also dass ich, also zum Beispiel auch, es gibt viele, viele Sachen auch, zum Beispiel, die zum Beispiel das Schweinefleisch nicht essen. Weil, warum dürfen Muslime das nicht essen? Weil Schwein ist unhygienisch, also er isst alles und er hat auch toxische... Ja, aber ihr dürft Hühner essen, Hühner fressen auch alles, also... Das ist so eine Sache mit diesem Fleischfleisch. Hat das ganz, ganz andere historische Ursachen, warum man das damals nicht wollte. Lass uns das mal zur Seite stellen. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so wichtig. Wie denkst du denn dort über, du respektierst Christen, hast du gerade gesagt, christliche Menschen, christliche Gläubige. Wie denkst du denn über Menschen, die gar nicht glauben? Zum Beispiel, ich hatte ja gerade den Atheisten oder Jens Christian hat ja auch eine ganz, ganz abstrakte Vorstellung. Was denkst du über Nichtgläubige? Ja, also das ist, also die Nichtgläubigen, also die an gar nicht glauben, muss ich leider zu denen sagen, dass die also in die Hölle kommen. Oh, das ist aber keine gute Aussicht für die. Ja, also... Es gibt keine Gnade. Ja, also es gibt schon eine Gnade, wenn sie rechtgeleitet werden und wenn sie zum was? Glauben... Also wenn die rechtgeleitet werden und zum Glauben wiederfinden. Mhm. Aber nur, wenn sie zum Glauben wiederfinden. Ja, also wenn... Und auch nur zum muslimischen Glauben. Ja, also es können auch Christen sein, aber... aber Frage an dich, wenn sie so sehen, also wer würde es im Islam nicht geben, dann wäre ich jetzt Christ oder andere würden auch Christen sein, aber... kommen denn Christen, darf ich fragen, kommen Christen, wenn man als Christ stirbt, kommen Christen auch in die Hölle? Nein, manche nicht. Welche kommen in die Hölle? Also die Schlechtes getan haben. Ah, okay. Aber die nicht glauben. Also genau wie Muslime auch. Also genau wie Muslime auch. Wenn ein Muslim jetzt zum Beispiel Scheiße baut, auf gut Deutsch gesagt, und ja, klar, ich weiß, schlechter Mensch ist, dann kommt er auch in die Hölle. Also, aber du sagst, so ist das nicht. In die Hölle kommen auf jeden Fall alle Nichtgläubigen, die gar nicht glauben. Da gibt's keine Auswahl. Es sei denn, die beziehen sich vorher nochmal zum Glauben. Aber die kommen in die Hölle. Eindeutiges Ja. Ja. Ist ja krass. Ja. Ist ja erschreckend. Also, ja, das ist erschreckend. Aber wenn die da zum Glauben wiederfinden, dann werden die sogar noch besser belohnt als welche, die schon vorher geglaubt haben. Was denkst du denn zu Leuten, so zu Buddhisten oder Hinduisten, die so an ganz viele Götter glauben? Ja, also Hinduisten und Buddhisten... Ja, da kann ich Ihnen nicht viel zu sagen, weil ich weiß nicht, deren Glauben, wie das da richtig abläuft. Mhm. Okay. Ja. Was ist für dich jetzt, du bist gläubiger Moslem, sagst du, was ist für dich so das oberste Gebot in deinem Leben, basierend auf deinem Glauben? Ja, also... Abgesehen davon, Gott zu ehren, das ist schon mal klar. Aber so, ich meine, das Lebensgebot, das Verhaltensgebot. Also das Verhaltensgebot? Wie man sich zu verhalten hat, ja. Was ist das oberste Gebot für dich? Ja, also man muss mit den Mitmenschen immer in Frieden sein. Ein guter Mensch sein, ein guter Vorbild. Mhm. Gutes leisten, an Armen Spenden geben und... ja, also zu Gott beten. Mhm. Ja, also einfach ein guter Mensch sein. Ja, okay. David, ich danke dir für deinen Anruf und hoffe, dass es dir gelingt, ein guter Mensch zu sein. Das wollen wir ja alle, da bemühen wir uns ja alle drum. Ich danke dir vielmals und wünsche dir alles Gute. Alles klar, danke Ihnen auch. Ne? Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, in der Technik Christoph Gellert heute Nacht. Morgen sind wir wieder da mit einer freien Themennacht. Ihr könnt auch morgen wieder, wie immer, ab 0 Uhr anrufen unter der bekannten Nummer. Da ist die Leitung geschaltet. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Nacht und eine gute Nacht. Bis morgen. Bye, bye.